Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Seemannsgarn, erster Teil. Die Stimme klang nicht mehr sehr jung und ziemlich aufgeregt. Ich beeilte mich, damit die Dame nicht noch vor Aufregung starb, ehe sie mir einen Vorschuss zahlen konnte. Frau Porter lebte in einem hübschen Backsteinhaus im Parterre und empfing mich im Wohnzimmer, das mit Möbeln und Teppichen vollgepfercht war. Sie sind also dieser Detektiv? Maloney, wenn's recht ist. Sie sagten etwas von einem Einbruch. Soweit ich diesen Raum überblicken kann, fällt es mir schwer zu glauben, dass da, vor dem Einbruch, noch mehr Zeugs herumstand. Hier, sehen Sie? Das ist mein Fernseher. Gibt's für so etwas überhaupt noch Ersatzteile? Der Fernseher läuft prima, aber die Truhe ist weg. Was denn für eine Truhe? Eine alte Seemannstruhe. Eine wunderschöne Truhe. Diese Verbrecher haben nur die Truhe und ein wenig Geld gestohlen. Interessant. Und was ist das Besondere an dieser Truhe? Die Truhe gehörte meinem Sohn. Er ist vor einem Jahr gestorben. Er fuhr früher mal zur See. Ich besitze sonst nichts Wertvolles. Aber diese Truhe hat früher mal einem Seeräuber gehört. Frau Porter schaute traurig an die Stelle, an der die Truhe gestanden hatte. Nach einem lukrativen Fall sah das nicht gerade aus. Ich versuchte dennoch mein Möglichstes, um bei Frau Porter einen guten Eindruck zu hinterlassen. Sie nahm es dankbar zur Kenntnis. Glauben Sie, dass Sie die Truhe wieder beschaffen können? Waren Sie schon bei der Polizei? Ja, aber ich glaube nicht, dass die das so wichtig nehmen. Das war ein ganz junger Polizist, der bei mir war. Und junge Polizisten haben keine Ahnung, was für einen Wert Erinnerungen haben. Wann war der Einbruch, Frau Porter? Vor 2 Tagen. Ich war gerade in der Stadt und habe mit ein paar Freundinnen Kaffee getrunken. Die Einbrecher sind durch die Balkontüre in die Wohnung gekommen. Gab es Zeugen? Nein. In diesem Haus wohnen nur ältere Menschen. Und nicht jeder kann sich ein Hörgerät leisten. Verstehe. Was wurde außer der Truhe noch gestohlen? Geld. Nicht viel. Ziemlich seltsam. Wissen Sie, mein Sohn hat die Truhe noch kurz vor seinem Tod restauriert. Sie sieht wirklich sehr schön aus. Und ich glaube, sie ist wertvoll. Haben Sie vielleicht ein Foto der Truhe? Ja, ich dachte gleich, dass Ihnen das helfen kann. Hier, eine schöne Truhe, nicht wahr? Ich schaute mir das Bild an. Es zeigte eine alte Truhe, mehr nicht. Unser eins kennt sich nicht so gut aus in alten Truhen, aber ich hatte auch schon schönere Truhen gesehen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, freundlich lächeln. Dann machte ich mich auf den Weg zu einem Antiquitätenhändler, der dafür bekannt war, auch heiße Sachen zu kaufen. Er lächelte professionell, als ich seinen Laden betrat. Seine Glatze war poliert wie altes Tafelsilber. Sie wünschen? Philip Maloney, Privatdetektiv. Verstehe. Schauen Sie sich ruhig um, ich habe nichts Heißes hier. Mich interessiert nur, ob Ihnen was Heißes angeboten wurde. Ich weiß von nichts. Hier, diese Truhe. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Ding noch mal zu sehen kriege. Sie kennen die Truhe? Und ob? Die wurde mir gestern angeboten. Ich habe den Kerl rausgeschmissen. Ist die Truhe so heiß oder sind Ihre Füße so kalt? Schrott. Die Truhe ist nichts wert. Von den Dingen verstarben Dutzende in den Brockenhäusern. Zudem ist diese Truhe ziemlich scheußlich und irgendein Laie hat dran herumgebastelt und kaputt ist sie auch. Ich sagte schon, Schrott. Sind Sie da absolut sicher? Ich lebe davon, dass ich Schrott von Wertvollem unterscheiden kann. Aber irgendetwas Spezielles muss doch an der Truhe dran sein. Der Kerl ist doch verrückt. Kommt alle 2 Monate zu mir und will mir irgendwelchen Schrott andrehen. Sie kennen den Mann, der die Truhe verkaufen will? Rudi Zacher. Ich gebe normalerweise keine Kundenpreise, aber wenn es dazu dient, diesen Idioten aus dem Verkehr zu ziehen, dann wohlan, Herr Detektiv. Der Glatzkopf gab mir die Adresse von diesem Zacher. Er wohnte in einem heruntergekommenen Haus, in dem es nach vollgemachten Windeln und verschimmeltem Fleisch roch. Zacher öffnete nicht. Die Tür war alt und klapprig. In Zachers Wohnung roch es auch nicht viel besser als im Treppenhaus. Ich brauchte nicht weit zu gehen, um die Truhe zu finden. Sie stand in einem Zimmer. Daneben kauerte ein Mann. Seine Hände waren auf dem Rücken an ein Abflussrohr gefesselt und an seinen zerzausten Haaren klebte eine Menge Blut. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Seemannsgarn, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Seemannsgarn. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Bei der alten Frau Porter ist eingebrochen worden. Ihr wurde eine Truhe gestohlen, die ihrem verstorbenen Sohn gehört hatte und die angeblich wertvoll ist. Maloney sucht einen Antiquitätenhändler auf und erfährt von ihm, dass jemand die Truhe verkaufen möchte, obwohl sie völlig wertlos ist. Maloney erhält die Adresse des Mannes, der die Truhe angeboten hatte. Maloney findet den Mann tot in dessen Wohnung. Neben der Leiche steht die ominöse Truhe. Die Polizisten rümpften die Nasen, als sie die Wohnung betraten, und als sie sie wieder verließen, war ihnen anzusehen, dass sie froh waren, am Feierabend wieder in ihre Spießerwohnungen, in denen es nach Lufterfrischern roch, zurückzukehren. Nur einer machte da eine Ausnahme. Und Sie haben wirklich nichts verändert am Tatort, Maloney. Würden Sie hier freiwillig etwas berühren? So wie es ausschaut, wurde der Mann in der vergangenen Nacht getötet. Platzwunde am Kopf und daneben der Einschuss. Schaut so aus, als habe man ihn zuerst niedergeschlagen und dann gefesselt und dann erschossen. Gehört die Truhe zu den Beweismitteln oder kann ich sie mitnehmen? Die Spuren wurden gesichert, Maloney. Also, meinetwegen, wie heißt die Frau, für die Sie arbeiten? Porter. Der Name kommt mir bekannt vor. Vermutlich aus Ihren letzten Ferien in Rimini. Dort unten heißt jede zweite Tür so. Aha, schon möglich. Haben Sie den Knoten gesehen, Maloney? Was denn für einen Knoten? Na, der Knoten, mit dem der Mann an das Abflussrohr gefesselt war. Habe noch nie einen solchen Knoten gesehen. Sieht sehr professionell aus. Ein Seemannsknoten? Daran habe ich auch gedacht. Meine Leute werden sich das noch genauer ansehen. Eigentlich müsste ich die Truhe noch hier behalten. Sie können sie jederzeit bei Frau Porter besichtigen. Was ist eigentlich mit den Fingern? Was für Finger, Maloney? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Der Tote hatte die Finger gespreizt, wie bei einem Victory-Zeichen. Vielleicht hatte der Mann Gicht. Oder er war ein Optimist. Sie müssen mich jetzt entschuldigen, Maloney, aber ich habe noch andere Fälle am Hals. Er kratzte sich am Kinn und ging. Ich packte die Truhe auf meine Schultern und ging ebenfalls. Im Bus war ich ein vielbewundertes Wesen von einem anderen Stern. Mir tat das Kreuz weh, als ich endlich in Frau Porters Wohnung stand. Mich trifft der Schlag. Sie haben die Truhe. Vielleicht könnten Sie noch einen Moment warten, bis wir das Finanzielle geregelt haben. Wie viel möchten Sie? Ein Tagesansatz. 500. Aber selbstverständlich. Schade. Was ist schade? Hier, sehen Sie, ein Griff fehlt. Allerdings. Und der andere ist auch unbrauchbar. Wer kam bloß auf die Idee, diese hässlichen Messingdinger an die Truhe zu nieten? Das war mein Sohn. Er war ein begabter Handwerker. Wenn Sie es sagen, wird es wohl stimmen. Jemand hat den zweiten Griff entfernt. Kennen Sie einen Rudi Zacher? Zacher? Nie gehört. Hat er die Truhe gestohlen? Ich fordere eine harte Strafe für ihn. Mindestens lebenslänglich. Nichts zu machen, Frau Porter. Der Mann ist tot. Tot? Das geschieht ihm recht. Wo kämen wir denn hin, wenn man ungestraft wertvolle Truhen stehlen darf? Ich gab mir keine Mühe, ihr zu sagen, dass die Truhe keinen materiellen Wert hatte. Sie bedankte sich ausgiebig und ließ mich dann ungestraft gehen. Der Fall war nur für Frau Porter gelöst. Anderen bereitete er eine Menge Kopfzerbrechen. Ein Zimmermannssteak. Maloney. Danke, ich habe schon gegessen. Der Knoten, Maloney. Fachleute nennen das einen Zimmermannssteak. Das ist die hohe Schule des Knotenbindens. Wenn Sie mich fragen, war der Täter ein ehemaliger Seemann. Würden Sie jemanden umbringen und dann Ihre Handschellen oder Ihre Polizeimarke liegen lassen? Nein, aber das ist eine Frage der Intelligenz, Maloney. Allerdings. Hier, Maloney, Porta Enrico. Ich wusste gleich, dass mir der Name bekannt vorkam. Ein ehemaliger Seefahrer kam vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben. Ein Seefahrer? Ja, und dieser Porta Enrico war da in eine Sache verwickelt, die nie ganz aufgeklärt wurde. Ein Raubüberfall, bei dem einige hochkarätige Diamanten gestohlen wurden. Interessant. Und dieser Porta war einer der Täter? Er starb, ehe die Ermittlungen gegen ihn ins Laufen kamen. Einer der Täter wurde kurz darauf verhaftet. Der sitzt jetzt im Knast. Er hat den Überfall gestanden. Und wie kommen Sie darauf, dass Porta etwas mit dem Raub zu tun hatte? Es waren zwei Männer. Einer der beiden wurde verpfiffen. Bei der ersten Vernehmung sagte er, dass dieser Porta sein Komplize war. Später hat er Widerruf. Vielleicht wollte er nichts Schlechtes über einen Toten sagen. Das glauben Sie doch selbst nicht, Maloney. Nein, da steckt etwas ganz anderes dahinter. Die geklauten Diamanten sind nämlich nie wieder aufgetaucht. Wenn ich es mir recht überlege, sollten wir uns diese Truhe noch einmal genauer ansehen, Maloney. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Seemannsgarn, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Seemannsgarn, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Porta wurde eine uralte Truhe gestohlen. Maloney sucht einen Antiquitätenhändler auf und erfährt von ihm, dass die Truhe völlig wertlos ist. Maloney findet den Dieb tot in dessen Wohnung. Neben der Leiche steht die Truhe. Der Mann wurde mit einem Seemannsknoten gefesselt und danach erschossen. Von der Polizei erfährt Maloney, dass Frau Porters Sohn vor dessen Tod in einen Raubüberfall verwickelt war. Die Diebesbeute von damals, wertvolle Diamanten, ist nie wieder aufgetaucht. Die Polizei schaute sich die Truhe noch einmal genauer an, aber es kam nichts Gescheites dabei heraus. Ich besuchte einen gewissen Herrn Kuster, der im Gefängnis saß, wegen eines Raubüberfalls. Haben Sie Kaugummi? Ja, hier. Danke. Sie sind wohl auch auf die Beute scharf, hm? Glauben Sie, dass dieser Porta die Steine versteckt hat? Möglich. Aber es gibt da noch jemanden. Enrico erhielt einen Tipp. Und wer war der Informant? Eine einwandfreie Connection. Ich glaube, dass der Tipp aus dem Laden kam. Und Sie haben kein Interesse mehr an den Steinen? Ich habe beim Prozess nichts gesagt. Enrico war tot und ich dachte, vielleicht komme ich später mal an die Beute ran. Aber heute interessieren mich die Steine nicht mehr. Ich sitze hier die paar Jahre noch ab und mache mich dann aus dem Staub. Hab Verwandte in Südamerika. Er gab mir die Adresse des Händlers, der von ihm überfallen worden war. Ich ließ ihm die Kaugummis da und machte mich auf den Weg. Anstelle des Bijouterie-Geschäftes landete ich in einer Boutique. Guten Tag. Nicht viel los hier. Ziemliche Flaute. Hat zu viele Boutiquen hier in der Gegend. Ich war früher öfters hier. War in diesem Haus nicht mal ein Bijouterie-Geschäft? Ja, stimmt. Was ist denn aus dem Besitzer geworden? Keine Ahnung. Möchten Sie vielleicht ein Hemd kaufen? Hab einige Seidenhemden, die ich Ihnen sehr günstig verkaufen könnte. Ich schaute mir die Hemden an und schüttelte dann den Kopf und ging. Die Polizei war in ihren Ermittlungen auch nicht viel weiter gekommen. Wir haben schon über ein Dutzend Seeleute vernommen. Leider ohne Erfolg. Sie könnten ja auch noch ein paar Gipser vernehmen. Die Erfolgsaussichten wären auch nicht viel tiefer. Dieser Porter hat die Diamanten wahrscheinlich irgendwo vergraben. Vielleicht werden sie in ein paar Jahren ausgebuddelt. Wissen Sie, was aus dem Bijoutier geworden ist, der damals überfallen wurde? Ja, der hat sein Geschäft aufgegeben und ist ins Ausland gezogen. Hatte der Mann Mitarbeiter? Ja, eine Frau wurde damals auch vernommen, kam aber nichts dabei heraus. Sie hat das Ladenlokal übernommen und eine Boutique eröffnet. Was Sie nicht sagen. Und wie heißt die Dame? Victoria Löbel. Victoria? Genau. Kennen Sie die Frau? Manchmal ist alles viel einfacher, als man es sich vorstellt. Ich ging zurück in mein Büro und verkleidete mich als Fernsehmitarbeiter. Ich zog einige Grimassen vor dem Spiegel und lächelte übertrieben. Es sah wie echt aus. Und auch der Schnurrbart erinnerte nicht mehr an Meloni. Dann kaufte ich mir einen Strick und besuchte Frau Löbel. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sie können. Ich bin Günther Witzmann von der Sendung Junge, komm bald wieder. Wir verspinnen einmal im Monat Seemannsgarn im Fernsehen und suchen Leute, die Seemannsknoten können. Mit einem Zimmermannssteak ist Ihnen ein Auftritt in unserer Show sicher. Ein Zimmermannssteak? Na, den kann ich. Kriege ich ein Honorar für den Auftritt? Frau Löbels Augen begannen zu glänzen. Dann knotete sie drauf los. Am Ende hielt ich einen Strick in der Hand, der genauso aussah wie jener, mit dem Rudi Zacher gefesselt worden war. Soll ich Ihnen noch andere Knoten zeigen? Fantastisch. Wo haben Sie das bloß gelernt? Ich hatte mal einen Freund. Aber darüber möchte ich in der Sendung nicht sprechen. Das brauchen Sie auch nicht, Frau Löbel. Es genügt, wenn Sie das der Polizei erzählen. Was soll das heißen? Sie haben Rudi Zacher ermordet. Es hat keinen Sinn zu leugnen. Die Indizien sprechen eine deutliche Sprache. Was für Indizien? Sie waren mit Enrico Porta befreundet und gaben ihm den Tipp für den Überfall. Als Enrico starb und ihre Boutique schlecht lief, überlegten sie, wo er die Diamanten versteckt haben könnte. Dann fiel ihnen die Truhe ein. Sie beauftragten Rudi Zacher mit dem Einbruch. Dieser wollte die Truhe möglichst schnell zu Geld machen. Als er erfuhr, dass die Truhe wertlos ist, wollte er von ihnen wissen, weshalb sie so scharf auf die Truhe sind. Sie schlugen ihm etwas auf den Kopf, fesselten ihn und ermordeten ihn anschließend. Zacher war noch lebendig genug, um seine Finger zu spreizen und ein Victory-Zeichen zu machen. Victory für Victoria. Glauben Sie, dass außer Ihnen sonst noch jemand diesen Unsinn glauben wird? Spätestens dann, wenn die Diamanten auftauchen. Sind Sie hier im Laden oder bei Ihnen zu Hause? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Und ob Sie das wissen, Frau Löbel. Die Diamanten waren im Messinggriff versteckt, den Porta kurz vor seinem Tod anfertigte. Und ich bin sicher, dass wir diesen Messinggriff bei Ihnen finden werden. Sie schwieg und in ihrem Kopf zuckten die Gedanken wie kleine Blitze hin und her. Ich rief die Polizei und kurze Zeit später wurde Frau Löbel verhaftet. Sie war nicht besonders vorsichtig gewesen. Der Messinggriff wurde im Kellerabteil ihrer Wohnung gefunden und die Tatwaffe lag säuberlich gereinigt in einem Schrank. Ich besuchte noch einmal Frau Porta und sagte ihr, dass sie den zweiten Griff an der Truhe auch bald wieder erhalten würde. Frau Porta war gerührt und lud mich zu einem Schnaps ein. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, schlucken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten Seemannsgarn, dritter und letzter Teil.